Ich werde dich immer lieben. Ich werde dich immer lieben. Liegst du neben mir, gehört die Welt uns zwei. Wir reden, bis es hell wird, teilen die letzte Flasche Wein. All die Straßen sind noch leer, du nimmst mich an die Hand. Machen Polaroids von uns und pinnen sie an die Wand. Ich halte dich in meinen Arm, klammer mich an den Moment. Friere die Sekunden ein. Ich weiß, sie rennen uns weg. Es fühlt sich so scheiße an, wenn man will, noch nicht mehr bleiben kann. Es ist hart, aber leider war unser Glück war zum Greifen nah. Wir sind in der Mitte einfach zerrissen. Ich hab das alles so bereut. Denn bei uns gibt es nur ein.